Bischöfe und Päpste haben zu allen Zeiten Politik gemacht. Mal direkt, mal versteckt. Zum Beispiel vor 750 Jahren hieß der Papst Innozenz III. Seine multinationale Finanzpolitik machte einen neuen Kreuzzug erforderlich. Und nachdem er das Deutsche Reich gespalten hatte durch Einsetzung eines Gegenkönigs, ließ er in allen Kirchen Sammelbüchsen aufstellen. Die Gläubigen sollten ihm den Kreuzzug finanzieren. Walter von der Vogelweide machte daraufhin ein Lied. Papstlied Nummer 1. Ei, ei, wie grässlich sich der Papst vor Lachen biegt, wenn er den Welschen sagt, das hab ich hingekriegt, das hab ich hingekriegt. War schon verrucht, wer wo es einer denkt. War schon verrucht, wer wo es einer denkt. Ei, ei, wie grässlich sich der Papst vor Lachen biegt, wenn er den Welschen sagt, zwei Deutschen hab ich eine Krone aufgezwängt, dass sie das Reich zerrütten und zerreißen. Indessen lass ich meine Soldi kreisen. Ei, ei, wie christlich sich der Papst vor Lachen biegt, wenn er den Welschen sagt, mein hungeriger Opferstock vor ihnen aufgestellt, schlägt sich die fromme Wampe voll mit Kreuzungsgeld. Schlägt sich die fromme Wampe voll mit Kreuzungsgeld. Ei, ei, wie christlich sich der Papst vor Lachen biegt, wenn er den Welschen sagt, esst Hühnerliebe, Pfaffen trinkt, was euch gefällt. Die Laien mögen auf den Knochen beißen. Indessen lass ich meine Soldi kreisen. Ei, ei, wie christlich sich der Papst vor Lachen biegt, wenn er den Welschen sagt, das hab ich hingekriegt, das hab ich hingekriegt. War schon verrucht, wer wo es einer denkt. War schon verrucht, wer wo es einer denkt. Heute, mehr als 750 Jahre später, gibt es kaum glaublich immer noch Päpste. Die Entwicklung der Produktivkräfte erfordert heute aber, anders als früher, eine Arbeitsteilung hinsichtlich der multinationalen Finanzpolitik. Heute wird ein Kreuzzug anders gemacht, raffinierter. Papstlied 2. Ei, ei, wie sich der Weltbankpräsident vor Lachen biegt, wenn er den Multi sagt. Das hat Paul hingekriegt, das hat Paul hingekriegt. Und über den, der so was Schlimmes denkt, wird die Exkommunikation verhängt. Ei, ei, wie sich der Weltbankpräsident vor Lachen biegt, wenn er den Multi sagt. Die ewige Seligkeit, die hat Paul allen den Geschenk, die sich um Planung und um Streik nicht stören und sich so oft wie es eben geht vermehren. Ei, ei, wie sich der Weltbankpräsident vor Lachen biegt, wenn er den Multi sagt. Für viele, viele Leute in unserer dritten Welt wird's Arbeit geben für nur wenig Geld, was die Gewinne mehret und sehr gefällt. Ei, ei, wie sich der Weltbankpräsident vor Lachen biegt, wenn er den Multi sagt. Wir wollen beten, dass der Papst noch lange lebt,